Im 200-Tage-Kampf für die Schlagung der Bresche zur Durchsetzung der 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der staatlichen Wirtschaft in der TVJK werden jeden Tag große Erfolge erzielt. Im Ministerium für Kohleindustrie wurden rund 300 Reserve-Kohlengruben bereitgestellt und mehr als 400 Pumpen installiert oder instand gesetzt. Das vereinigte Erzbergwerk Musan steigerte die Produktion von Eisenkonzentrat im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres zweifach. Alle Fabriken des Ministeriums für Maschinenbau übererfüllen jeden Tag den Produktionsplan mit 105%. Und im Eisenbahnamt Pyongyang wird der Transportplan, der 1,3-fach höher als früher aufgestellt wurde, jeden Tag übererfüllt. Das vereinigte Vinalon-Werk Acto Fibra übererfüllt jeden Tag den Produktionsplan von Zuze Vinalon 1,5-fach. Und das vereinigte Düngemittelwerk Hongnam den Tagesplan mit 110%. Der Fischereibetrieb Kimzek steigerte die Fischfangleistung im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres 1,5-fach. Die Funktionäre und Arbeiter des Ministeriums für Fischereiwesen und der dem unterstellten Einheiten bauten 6 neue Fischerboote. Auch die Arbeiterinnen und Arbeiter der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-suk übererfüllen jeden Tag den Stoffproduktionsplan mit 105%.